Sie hörten Schinderhannes, Hörspiel in drei Teilen von Gerd Fuchs. Dritter und letzter Teil. Die Personen und ihre Sprecher waren Veit Markus Hoffmann, Bückler Otto Sander, Leyendecker Gerhard Fehn, Schick Thilo Brückner, Joschi Andreas Serda, Becker Gerd Hauke, seine Frau Anke Hartwig, Lichtenberger Walter Renneisen, seine Frau Karin Wahl, Redmann Traugott Bure, Ulrike Eva-Maria Hagen, Jean-Bon Martin Benrath, Negerin Ingrid van Bergen, Maria Ulrike Bartruff, Baron Falk Raul Wolfgang Schnell, Prälat Kiefer Peter Lieck, Bänkelsänger Michael Thomas. Die Bauern Volker Eckstein, Hans-Jörg Krumpholz und Martin Schleker und viele andere. Ton Roland Seiler, Schnitt Regine Schneider, Aufnahmeleitung Johannes Hertel. Musik Peter Zwetkow, Regie Hartmut Kirste. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahr 1990, Dramaturgie Hermann Naber und Ursula Ruppel.